haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Mörderhai. Manchmal wünschte ich mir ein Leben wie Nero Wolf, der bekanntlich kaum je sein Haus verließ, um Mordfälle zu lösen. In der realen Welt sieht das alles ein wenig anders aus. Ich machte mich, in einen dicken Mantel gehüllt, auf den Weg zu dem See, an dem ich meine Klientin erwartete. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass die Frau am See in einem schönen alten Haus wohnte. Ich betrat die vermeintlich warme Stube und stellte mit Entsetzen fest, dass sie nicht geheizt war. Frau Lombardi lächelte nur. Abhärtung, Herr Maloney, Abhärtung. Mein Mann und ich gingen jeden Tag schwimmen, auch im Winter und immer ganz nackt. Wir fühlten uns immer schrecklich, wenn wir einen geheizten Raum betraten. Die Natur ist doch etwas Fantastisches, finden Sie nicht auch? Doch, aber auch brennendes Holz ist Natur, Frau Lombardi. Ist es nicht fantastisch hier draußen? Zumindest war es das. Und weshalb haben Sie mich herbestellt? Wegen des Hais. Was denn für ein Hai? Draußen im See hat es einen Mörderhai. Lesen Sie keine Zeitung? Doch, aber eine andere. Es ist schrecklich. In den vergangenen 2 Jahren sind schon 4 Menschen ums Leben gekommen. Ich getraue mich gar nicht mehr nackt in den See. Wieso? Lässt sich der Hai nur durch einen Badeanzug abschrecken? Mein Mann, er lebt übrigens heute in Sibirien, mein Mann hatte schon vor 3 Jahren eine Beobachtung gemacht. Ein seltsamer Schatten, der manchmal auf dem See zu sehen war. Dann verschwanden die ersten beiden Angler. Man fand sie später im See. Sie sahen entsetzlich aus. Und damals haben noch andere Leute diesen Schatten gesehen. Und dann gab es die ersten Reportagen in der Zeitung. Auch das Fernsehen war schon hier. Ja, auch hier in diesem Haus. Schreckliche Begegnungen, hieß die Sendung. Vielleicht wäre es besser, Sie würden Ihren Fernseher verkaufen und keine Zeitung mehr lesen. Kümmern Sie sich um den Mörderhai. Bringen Sie ihn zur Strecke. Wenn das so weitergeht, werden hier noch Schaulustige an den See kommen. Das ist doch toll. Verlangen Sie einfach Eintritt. Bitte? Aber das sind doch dann ganz gewöhnliche Menschen. Menschen mit Zentralheizung. Die Frau gab mir einen Vorschuss und ein kleines Buch, in dem ich nachlesen konnte, wie man sich vor Erkältungen schützt, indem man nackt in eiskalten Gewässern herumschwimmt. Ich schmiss die Broschüre in den nächstbesten Abfalleimer und ging dann zur Polizei. In dem Gebäude war es wenigstens warm, auch wenn es dafür etwas streng roch. Die sehen ja aus wie ein Lachs, der der Tiefkühltruhe entronnen ist, Maloney. Ist immer noch besser als ein verdorbener Hummer oder ein verwester Angler. Haben Sie in letzter Zeit so viel Fisch gegessen, Maloney? Nein, aber das Angeln ist gewissen Menschen nicht gut bekommen. Unten am See sollen in den letzten Jahren 4 Angler umgekommen sein. Na und, wo Wasser ist, gibt es auch Wasserleichen. Das ist doch ganz natürlich. Interessant. Und was ist mit dem Mörderhai? Ist der auch natürlich? Der Mörderhai? Sie glauben doch nicht etwa an den Quatsch. Das ist doch ein Furz dieser Yellow Presse. Die wollen doch nur Auflage machen. Und was ist mit den toten Anglern? Na, was soll schon mit ihnen sein? Am See hat es sehr viele Steine. Glitschige Steine. Die Angler sind vermutlich ins Wasser gegangen, haben geangelt, sind umgefallen, mit dem Kopf auf einen Stein und weg waren sie. Und die zerfetzten Körper? Alles Blödsinn. Die Leichen lagen einige Tage im See. Im Sommer wimmelt es da nur so von Motorbooten. Haben Sie schon mal eine Leiche gesehen, die in eine Schiffsschraube geraten ist? Das sieht übel aus, Maloney. Da braucht es keinen Hai und erst recht keinen Mörderhai. Er beharrte weiterhin darauf. Ich ging in eine Bar und genehmigte mir einen Irish Coffee. Dann ging ich wieder an den See. Ich stapfte ein wenig herum, ohne dass mir der Mörderhai begegnete. Dafür traf ich eine Frau, die ihren Köter spazieren führte. Schau mal, Waldi, vielleicht liegt da wieder etwas Schönes herum. Suchen Sie eine Leiche, junge Frau? Nein, danke, ich kaufe nichts. Leichen kosten nicht viel, vor allem, wenn man nicht mit ihnen verwandt ist. Komm, Waldi, der Mann ist zu lange im Regen gestanden. Die Säure hat schon sein Gehirn angegriffen. Was wissen Sie über den Mörderhai? Gehirn? Sind Sie einer dieser Fremden, die hier am See Sensationen suchen? Hier gibt es aber keine Sensationen. Dieser See hat einen ganz besonderen Zauber. Wir Einheimischen wissen das zu schätzen. Und dafür gibt uns der See auch etwas. Dieser See ist ein Geschenk. Ich ließ die Frau in Ruhe und hoffte, dass sie mir das Gleiche antun würde. Sie redete zwar noch eine Weile und ich hörte ihr aufmerksam zu, bis ich feststellte, dass sie mit ihrem Hund sprach. Dann spazierte ich wieder etwas herum. Schließlich kam mir ein älterer Mann entgegen. Er sah auch nicht gerade wie eine Leuchte aus. Da draußen habe ich ihn wieder gesehen. So ein Ding, sage ich Ihnen. Mindestens 10 Meter lang und solche Zähne. Meinen Sie den Mörderhai? Genau. Er schwimmt da draußen. Ein teuflisches Vieh und hungrig. Haie essen alles, was blutig ist. Die sind blitzschnell. Vielleicht ist es auch ein Barracuda. Ja, ja, vielleicht auch nur eine Ente. Eine Ente? Sind das nicht Vegetarier? Zeitungsenten essen auch alles, was blutig ist. Ach so, ja. Ein Neffe von mir hat mal so eine Zeitungsente gesehen, sind aber ganz selten und schwimmen miserabel. Schauen Sie mal da drüben. Ist das die Polizei? Ja, haben die schon wieder eine Leiche aus dem See gefischt? Dieser Hai, das ist wie in einem Horrorfilm. Ich nickte. Der Mann hätte tatsächlich in jeden Horrorfilm gepasst. Ich ging rüber zu der Stelle, an der die Polizei ihre Arbeit tat. Langsam wurde da eine Leiche aus dem Wasser gezogen. Der Mann hatte hohe Gummistiefel an. Offenbar hatte es wieder einen Angler erwischt. Während ich näher kam, glaubte ich aus dem See ein leises Murmeln zu vernehmen, so als würden sich die Fische klammheimlich freuen über den toten Mann. Ich schaute mich noch ein wenig um und wartete, bis man die Leiche abtransportiert hatte. Eine dünne Nebeldecke hing jetzt über dem See. Es sah alles aus wie in einem alten, englischen Gespensterfilm. Nur der junge Mann, der mir auf die Schulter klopfte, wollte nicht so recht zu der Szenerie passen. Gehört Ihnen dieses Grundstück? Wie bitte? Sehe ich etwa wie einer der Besitzenden aus? Ach, die laufen doch heute alle in Jeans rum. Ich möchte hier ein Stück Land kaufen. Direkt am Ufer. Ein Hotel möchte ich bauen. Für Angler? Keine schlechte Idee. Aber sorgen Sie dafür, dass die jeweils im Voraus zahlen. Guter Scherz. Das wird eine Attraktion. Dafür garantiere ich. Ferien beim Mörderhai. Mal was ganz anderes. Und dieser See. Ist er nicht himmlisch? Vielleicht bringen Sie all die Angler um. Sie haben wenigstens ein Motiv. Motiv? Umbringen? Habe ich mich jetzt in eine Detektivgeschichte verirrt, oder was? Da draußen hat es einen gierigen, besessenen, teuflischen Mörderhai. Das ist der Mörder. Offenbar trug die Seeluft zur geistigen Verwirrung gar mancher Zeitgenossen bei. Ehe mir auch noch der Polizist geistig vollends dahin dämmerte, sprach ich ihn an. Er war wie immer hoch erfreut, mich zu sehen. Ein falsches Wort, Maloney, und ich schicke Sie zu den Fischen. Lieber nicht. Unter all den Fischen gibt es vielleicht auch Polizisten. Vielleicht sind das diese Kugelfische oder die ganz ordinären Polypen. Also gut, Maloney. Der Angler, den wir rausgezogen haben, hat eine Wunde am Kopf. Und es fehlt ihm ein Arm. Muss allerdings nicht viel heißen. Die Schiffsschraube, ich weiß. Sie glauben doch nicht etwa diesen Quatsch mit dem Hai? Nein. Aber wie wäre es mit Mord? Mord? Wer hat schon ein Interesse daran, einen Angler nach dem anderen umzubringen? Ein Fisch vielleicht? Warum nicht? Astrologisch gesehen gibt es eine Menge Fische, die mit Waffen umgehen können. Aha. Und die Steinböcke schießen die Jäger ab. Astrologisch gesehen. Und was machen dann die Jungfrauen, Maloney? Das überlasse ich ihrer Fantasie. Mir jedenfalls will nicht in den Kopf, weshalb alle diese Angler auf den Kopf fallen sollten. Es gibt aber auch keinen Grund anzunehmen, dass sie es nicht tun sollten. In diesem Land hat jeder, aber auch wirklich jeder, das Recht, so oft auf den Kopf zu fallen, wie es ihm gefällt. In diesem Land hat auch jeder das Recht, den Kopf in den Sand zu stecken, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen oder sich mehrmals täglich an den Kopf zu greifen. Egal, Maloney. Jetzt, wo dieses Land so unter sich ist, wie wir noch nie unter uns waren. Jetzt erst recht, Maloney. Ich befürchtete schon, dass er mir nach diesem Monolog bekannt geben würde, dass er soeben eine neue Partei gegründet habe, deren Ziel es sei, mit möglichst wenig Kopf, möglichst viele kopflose Aktionen durchzuführen. Doch er verzichtete freundlicherweise darauf. Ich besuchte meine Klientin in ihrem ungeheizten Haus. Sie trug zu meinem Erstaunen nur einen dünnen Seidenschal. Erschrecken Sie nicht, Maloney. Nacktheit ist unser natürlichster Zustand. Das mag schon sein, aber auf so viel Natur war ich nicht vorbereitet. Ganz erstaunlich, ich gebe es ja zu. Und das alles nur durch das Nacktschwimmen? Ich habe sie beobachtet und ich habe die Polizei gesehen. Man hat wieder eine Leiche gefunden, nicht wahr? Ja, mich würde interessieren, wo diese Angler jeweils angelten, als sie dem Hai zum Opfer fielen. Immer an der gleichen Stelle. Da drüben. Sehen Sie. Muss wohl eine bevorzugte Stelle sein. Ich vermute, dass dieser Hai intelligent ist. Er weiß, wo die bevorzugte Stelle ist. So, und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch zu tun. Sie legte ihren Seidenschal ab und griff zum Staubsauger. Ich verzog mich. Die Frau hatte den Körper einer 30-Jährigen. Offenbar konnte man heutzutage schon so ziemlich alles kaufen. Draußen wurde es immer kälter. Das hinderte mich nicht daran, mir eine Anglerausrüstung zu mieten und dem See noch einmal einen Besuch abzustatten. Ich kam mir vor wie ein Zahnarzt, der sich mit seinen Instrumenten in einem Altersheim verirrt hatte. Schau mal, Waldi, wieder einer dieser Fischi-Fischi-Männer. Grüß Gott und Hals und Angelbruch oder Köder Ahoi, wie der erfahrene Fischer sagt. Sie sind nicht von hier, ein Städter? Genau, aufgewachsen im Aquarium, kennen Sie doch. This is the age of Aquarius. Her und so, Flower Power, Hippies. Sie sind schon so alt? Nun ja, also den ersten Börsencrash habe ich nicht miterlebt. Und was spricht gegen die Erfahrung? Sehen Sie hier. Ich angle nicht nach Gebrauchsanweisung, sondern nach Gefühl. Gefühl und Lebenserfahrung, das ist es, junge Frau. Vielleicht sollten Sie es doch mal mit einem Kurs versuchen. Schau mal, Waldi, da hinten, da glitzert wieder etwas. Ach, dieser See, wie ist er doch himmlisch zu uns Einheimischen. Kommen Sie öfters hier vorbei. Täglich. Es ist eine Freude. Der See verwöhnt mich. Immer wieder schenkt er mir etwas. Was denn? Manchmal Geld, manchmal eine Kreditkarte und manchmal richtige Goldmünzen. Aha. Und die spendet der See alleinerziehenden Frauen mit Hunden? Genau. Da, sehen Sie, da hat es wieder Geld in dem Gebüsch da drüben. Da kommen Sie. Sie führte mich zu einem Gebüsch, das ziemlich dicht und hoch war. Der Hund bellte erregt und die Frau schloss die Augen und streckte die eine Hand in das Gebüsch. Finger weg! Das ist Beweismaterial! Ich wollte Sie nicht berühren, aber wieso ist Ihre Hose Beweismaterial? Doch nicht meine Hose! Aber das, was hier im Gebüsch liegt, das ist Geld. Und was macht das Geld in dem Gebüsch? Das möchte ich auch gerne wissen. Es stammt von dem See. Er bringt uns Glück. Das ist Magie. Etwas Fantastisches. Da liegen ja noch allerlei andere Dinge. Leere Brieftaschen, Schlüssel, allerhand. Und das hier? Das ist sogar ein Pass. Zeigen Sie mal her. Das ist der Pass des toten Anglers. Aha. Den hat er hier deponiert, bevor er auf den Kopf fiel. Das leuchtet ein. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Maloney. Ich will. Wenn jemand diese Dinge hier versteckt hat... Dann hat dieser jemand vermutlich auch all die Angler ermordet. So ist es, Maloney. So ist es. Aber nein, das ist ein Geschenk des Sees. Ja, ganz sicher. Aus Dankbarkeit für all jene, die Sorge zu ihm tragen. Ich hatte mir mindestens einen Liter heißen Kaffee verdient. Ich ließ die beiden stehen und ging in eine Bar. Es gab dort keinen Kaffee, die Maschine war defekt. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, kräftig auf den Putz hauen. Es tat höllisch weh, nützte aber nicht viel. Hinter dem Putz kam keine neue Kaffeemaschine zum Vorschein. Ich stand wieder an dem kalten See und versuchte ein wenig zu angeln. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das beruhigend sein soll, doch es kam nichts Gescheites dabei heraus. Ich ließ die Fische in Frieden und wollte schon wieder zusammenpacken, als der alte Mann erschien. Er hatte einen Stein in der Hand. Kein Anglerglück. Sie sollten es einmal mit einem Stein versuchen. Mit einem Stein? Beißen denn Fische gerne auf Stein? Nein, aber vielleicht können Sie einen größeren Brocken damit erschlagen. Haben Sie eigentlich nie gesehen, wie einer der Angler getötet wurde? So direkt nicht. Ich habe den Mörderhai öfter gesehen. Ein riesiger Schatten draußen auf dem See. Wer bezahlt Sie eigentlich für diese alberne Geschichte? Wie meinen Sie das? Ich meine, dass Sie viel zu intelligent sind, um an den Unsinn mit dem Hai zu glauben. Ich habe früher eine Menge Bücher gelesen. Nicht wie die jungen Leute heute. Die lesen ja nur noch Kleinanzeigen in der Zeitung. Also was haben Sie tatsächlich gesehen? Ich glaube, es war gar kein Hai. Von der Größe her und auch das Aussehen. Nein, das war eigentlich mehr ein Wal. Sie verstehen. Moby Dick und so. Ich nickte und der Mann ging weiter. Ich rauchte eine Zigarette und besuchte dann meine Klientin. Sie schnupperte an meinem edlen Körper herum. Das Rauch? Vermutlich nur der Nebel, der riecht auch nicht mehr so wie früher. Raucher kommen mir nicht ins Haus. Haben Sie den Hai unschädlich gemacht? Noch nicht ganz. Was ist eigentlich mit dem Alten, der ständig mit einem Stein in der Hand herumläuft? Das ist Vogel, der Bootsverleiher. Was ist mit dem Mann? Ein tragisches Schicksal. Der Mann ist seit einigen Jahren geistig verwirrt. Er hat ein paar Häuser hier in der Gegend angezündet, wurde dann auch eingesperrt. Er war früher ein passionierter Angler, aber man hat ihm das Anglerpatent weggenommen. Schade. Ich glaube, im Grunde seines Herzens ist er harmlos. Da war ich mir nicht so sicher. Ich besuchte die Frau mit dem Hund. Sie wohnte in einer schrecklich kleinen Wohnung, die zudem noch schlecht isoliert war. Die Frau hustete und sah beinahe so krank aus wie ihr Hund, der schlaff auf dem Boden lag, wie ein altes, schmutziges Laken. Vogel? Ja, ja, den habe ich öfter gesehen. Er hatte immer einen Stein in der Hand. Ja, man erzählt sich ja allerhand Sachen. Im Sommer immer die Knaben beim Baden beobachtet haben. Und nicht nur das. Und Häuser angezündet hat er auch. Er sagte mir einmal, dass er den See für sich haben wolle. Hat ihn das schwer getroffen, als man ihm das Anglerpatent wegnahm. Allerdings, Angeln, das war sein Ein und Alles. Stundenlang konnte er am See sitzen und auf das Wasser starren. Naja, mich hat das nie interessiert. Angeln ist so ein typisch männliches Vergnügen. Männer müssen, selbst wenn sie sich entspannen, noch auf der Jagd sein. Mein nächster Gang führte mich zum Polizeipräsidium. Ich wollte mir die Akten über die toten Angler etwas genauer ansehen, stieß aber mit meinem Anliegen auf taube Ohren. Wir sind keine öffentliche Bibliothek, Maloney. Ich wollte nur wissen, ob die Angler vielleicht auch von einem Stein hätten erschlagen werden können. Schon möglich, Maloney, schon möglich. Wo aber liegt das Motiv? Das habe ich schon gefunden. Jetzt aber raus mit der Sprache. Was haben Sie wo gefunden? Ich erzählte ihm eine hübsche Geschichte, ohne Namen zu nennen. Dann besuchte ich den Bootsverleiher Vogel in seiner kargen Hütte. Er war nicht allein. Der junge Mann, der am See unbedingt ein Hotel eröffnen wollte, war auch da. Dieser Mann gehört in eine Anstalt. Er ist verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich will mein Geld und zwar sofort. Sie haben es mir versprochen. Schön der Reihe nach. Um was geht es in Ihrem freundschaftlichen Disput, meine Herren? Dieser Mann da hat 4 Morde begangen. Das weiß ich. Sehen Sie, sogar er weiß es. Also raus mit dem Geld, ich muss mich beeilen. Das ist absurd. Ich habe nie gesagt, dass Sie Morde begehen sollen. Ich wollte bloß, dass Sie die Geschichte mit dem Hai rum erzählen. Publicity, Sie verstehen. Allerdings. Aber Herr Vogel hat schon vor 2 Jahren Angler getötet. Haben diese Angler ihren alten Angelplatz okkupiert? Ich weiß nicht, ob sie ihn oder was haben, aber sie hatten kein Recht, dort zu angeln. Das war mein Platz. Sie haben sie getötet, weil sie am falschen Ort geangelt haben. Ist denn so etwas möglich? Und dann kamen Sie und erzählten dem Mann, dass Sie ihn bezahlen würden für eine deftige Mörderhai-Geschichte, die Touristen anlockt. Und da hat er erneut gemordet. Und jetzt will ich mein Geld. Sie sehen ja selber, dass hier schon die ersten Touristen eingetroffen sind. Ich verlange, dass an dem Platz eine Gedenktafel für mich montiert wird. Vogel soll da stehen. Vogel, der Mann, der die Fische liebte. Ich ließ die beiden eine Weile allein in der Hoffnung, dass sich dann alle Probleme von selber lösten. Doch als ich wieder in die Hütte kam, lebten die beiden noch. Ich verständigte die Polizei und verzog mich dann in eine geheizte Bar. Seither weiß ich, dass die Natur zwar ganz schön, aber manchmal auch ganz schön kalt sein kann.